Mich noch magst, viel zu viele, die sagen, lass es wegen unserem Krieg, du was keine Last ist. Ja, will ich dich lieb, meine Bandita hat jetzt ein Bandit. Bekomm von mir alles, was sie will. Bekomm von mir alles, was sie will. Mein Herz, mein Weg, mein Atem zum Überleben. Ich bau dir ein Blumenbeet, Dille so groß, wie du's nur willst. Ich guck den Mond der Nacht, erinnert mich an dich. Immer wenn ich dich vermisse. Sag mir, dass du mich liebst, weil keiner mich so sieht. Ja, wir sind für immer. Ich häng zwar nur mit Jeans, trotzdem hab ich dich lieb. Ja, wir sind für immer. Delale, delale, delale. Delale, delale, delale. Delale, delale, delale. Delale, delale, delale. Auf der Straße, hey, in meinem Kopf bist nur du. Ich tue, boah, dumm ist hier.